lebte ein Herr Zachäus in der Stadt Jericho. War nur ein Dreikäse hoch und der Chef von Zollbüro. Dreikäse hoch von Zöller, dich achtet man nicht sehr. Du nimmst den Leuten Zoll ab und nebenher noch mehr. Zachäus, steig ein vom Baum herab, der Herr will zu Gast sein bei dir. Steig ein von Baum herab und hab für ihn eine offene Tür. Er hörte, dass Jesus käme, das lässt ihm keiner Ruhe. Er möchte ihm sehen und klettert auf einen Baum im Nu. Was willst du dich verstecken, dort hinter Blatt und Ast? Der Herr wird dich entdecken, lädt sich bei dir zu Gast. Zachäus, steig einen von Baum herab, der Herr will zu Gast sein bei dir. Steig einen vom Baum herab und hab für ihn eine offene Tür. Das Gastmahl war kaum zu Ende, da sah ihn Jesus an. Zachäus blickt vor sich nieder, er weiß, was er getan. Was lässt den Kopf du hängen, der Herr weiß doch Bescheid. Gib her, was du ergaunert und sag, es tut mir leid. Zachäus, steig einen von Baum herab, der Herr will zu Gast sein bei dir. Steig einen vom Baum herab und hab für ihn eine offene Tür. Da schrien die Pharisäer mit Gift erfüllter Zung: Vergebung für solche Gauner ist Gottes Lästerung. Wer bei dem Sünder einkehrt, muss selbst ein Sünder sein. Doch in das Herz des Zöllners, da zog ein König ein. Zachäus, steig einen vom Baum herab, der Herr will zu Gast sein bei dir. Steig einen vom Baum herab und hab